Energie wie Stromversorgung und Co. Problembeschreibung. Stromversorgung ist in den meisten Ländern praktisch monopolisiert. Wenige Unternehmen dominieren den gesamten Markt. Daraus resultieren schlechte und intransparente Preise für die Abnehmer. Wie könnte dies verbessert werden? Die Lösung. Eine der Möglichkeiten bestünde darin, Angebot und Nachfrage über eine Blockchain transparent darzustellen. Nachdem immer mehr und mehr Bürger selbst den Strom über Solaranlagen produzieren, könnte auf diese Weise ebenfalls über ein dezentrales Netzwerk ein fairer Markt geschaffen werden, der schlussendlich allen, außer natürlich den großen Stromversorgern, nutzen würde. Die Herausforderungen. Strom über eine Blockchain darzustellen ist naheliegend, da Strom nichts anderes als wandernde Elektronen ist, die leicht in digitalisierter Form erfasst werden können. Viele der Probleme, welche andere Anwendungen mit der Umwelt Interaktion haben, fallen hier also weg. Verhindert wird eine dezentrale Strom-Blockchain in erster Linie durch all diejenigen, die durch eine solche Lösung auf der Verliererseite stünden. Die bereits erwähnten Strommonopolisten. Um diese zu überpowern, im wahrsten Sinne des Wortes, ist wahrscheinlich eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und innovativen Firmen nötig, welche hier schlüsselfertige Lösungen zur Verfügung stellen können. Ganz so einfach, wie sich das manche Startups in diesem Bereich vorstellen, wird dies jedoch nicht sein. Denn Energieversorger haben eine starke Lobby und gute Beziehungen ganz nach oben. Sie nutzen alle Mittel, um dezentrale Stromplattformen zu verhindern. Die Alternativen. Es gibt außerdem immer noch die Möglichkeit der zentralen Transparenz. Statt einer Blockchain bieten Energieversorger eine zwar transparente, jedoch zentrale Handelsplattform an. Das machen einige auch bereits. Dies könnte sich eventuell leichter durchsetzen und würde eine Blockchain-Lösung vorerst unnötig machen. Ein paar Praxisbeispiele. Am einfachsten wäre natürlich, dass einer der großen Konzerne vorangeht und eine dezentrale Lösung anbietet. Dies wäre jedoch ein Moonshot, der entweder komplett nach hinten losgeht oder die Firma als einzige überleben lässt. Strom und Energie auf der Blockchain haben also riesiges Potenzial. Nötig ist nur noch der richtige Katalysator, vor allem von politischer Seite. Hier ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an alle Politiker, die sich dieses Hörbuch anhören.